Как жители Клагенфурта освободились от дракона? Der Lindwurm in Klagenfurt. Als der Kärntner Herzog von der Kahnburg aus das Land regierte, breitete sich dort, wo heute Klagenfurt liegt, ein großes Moor aus. Wildes Gestrüpp wuchs aus dem feuchten Moos und fast immer brütete ein dichter Nebel über dieser Landschaft. Im Sumpf hauste ein Lindwurm, ein unheimlicher Drache, geflügelt und von seinem schuppigen Panzer bedeckt. Weil der Lindwurm immer gefräßiger wurde, ließ der Herzog auf einer erhöhten Stelle am Rande des Sumpfes einen festen Turm erbauen. Dann wurden weit und breit alle Männer zusammengerufen und der Herzog gebot ihnen, vom Turm aus das Ungeheuer durch List und Gewalt zu erledigen. Nun traten einige Knechte zusammen. Sie banden einen fetten Stier an eine lange Kette, an der ein mächtiger Widerhaken befestigt war. Die Männer versteckten sich im Turm. Das Brüllen des gefesselten Stiers lockte das Ungeheuer aus seinem Versteck. Mit seinen spitzen Krallen stürzte sich der Drache auf den zitternden Stier und begann, ihn zu verschlingen. Aber der gewaltige Widerhaken drang in seinen Gaumen und wie ein Fisch an der Angel schlug er mit seinem gewaltigen Schwanz wütend um sich. Nun stiegen die Knechte aus dem Turm und erschlugen das Ungeheuer mit ihren Keulen. Das ganze Land war froh, als es von der furchtbaren Plage befreit war. An der Stelle des Drachenkampfes entstand ein friedliches Dörfchen und wo der Turm gestanden, baute sich der Herzog ein schützendes Schloss.